Erster Gott schickte einen großen Fisch. Der Fisch verschluckte Jona. Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Fisch. Zweiter Jona betete im Bauch des Fisches zu seinem Gott. Dritter Jona sagte, ich rief in meiner Not zu Gott. Er antwortete mir. Ich schrie um Hilfe und du hörtest mich. Vierter, du warfst mich tief in das Meer. Das Wasser war überall um mich. Deine Wellen gingen über mich. Fünfter, ich dachte, Gott sieht mich nicht mehr. Werde ich deinen Tempel wiedersehen? Sechster, das Wasser war überall um mich. Pflanzen aus dem Meer waren um meinen Kopf. Siebter, ich sank tief hinunter zu den Bergen. Die Erde schloss mich ein. Aber du rettetest mein Leben, mein Gott. Achter, ich wurde sehr schwach. Da dachte ich an Gott. Mein Gebet kam zu dir in deinen Tempel. Neunter, manche Menschen beten zu falschen Göttern. Sie verlieren die Liebe von Gott. Zehnter, ich will dir danken. Ich bringe dir Opfer. Ich halte meine Versprechen. Die Hilfe kommt von Gott. Elfter, Gott gab dem Fisch einen Befehl. Der Fisch spuckte Jona an das Land.